Wir müssen reden. Unter diesem Motto gab es gleich 200 Veranstaltungen in den letzten 3 Tagen in Berlin. Ein Geschichtsforum wurde veranstaltet. Das Deutsche Historische Museum war dabei, die Bundeszentrale für politische Bildung, die Bundeskulturstiftung. Das ließe sich fortsetzen. Ein Gipfeltreffen der Erinnerung an 1989, 20 Jahre danach, einer der Höhepunkte des Jubiläumsjahres. Mit dabei war auch ein Mann, der maßgeblich die friedliche Revolution beförderte, als Pfarrer in Rostock. Später gründete er das neue Forum mit und er war 10 Jahre lang an der Spitze der Stasi-Unterlagenbehörde. Joachim Gauck, schönen guten Abend. Hallo. Wir müssen reden. Dieses Motto klingt ein bisschen nach Problemen. Also diesen Satz sagt man ja eigentlich nur, wenn sich über lange Zeit was angestaut hat und nun raus muss, so wie zwischen zwei Eheleuten, die jetzt endlich alles auf den Tisch packen. West und Ost und das Jahr 89, worüber sollten denn beide Seiten 20 Jahre danach unbedingt noch reden? Ja, West und Ost haben sich noch gegenseitig viel zu erklären. Aber das ist gar nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist, dass Ost und Ost miteinander noch nicht zurande gekommen sind. Der Osten Deutschlands befindet sich also irgendwie in einer Vor-68er-Phase, wenn wir das mal mit der westdeutschen Nachkriegsentwicklung beschreiben. Der Aufstand der Nachfolgegeneration, die Eltern fragt, und was hast du damals gemacht in der Zeit der Diktatur, der ist so nicht gekommen. Und wir wissen auch nicht, ob er so kommt, weil Deutschland vereinigt ist und weil der Diskurs sich mischt. Die Ossis sind nicht unter sich und haben noch ein paar Probleme miteinander zu besprechen, sondern das Ganze wird überlagert von der westlichen Kulturhoheit. Und wir ostdeutschen Debattenteilnehmer sind auch in Kenntnis der westdeutschen Debatten vor 68, nach 68. Und so gibt es zwei Gespräche. Einmal dieses Ost-West-Gespräch, womit sie eingestiegen sind, und zum anderen das Gespräch der Nostalgiker, derer, die sich erinnern, ohne dass es schmerzt. Das scheint mir sogar noch der deutlichere Konflikt, also zwischen Ost und Ost, zu sein. Was ist denn da der Hauptgrund, dass da sozusagen die Ostgenerationen, die Jüngeren und die Ältere, kaum miteinander reden, jedenfalls nicht offen miteinander reden? Hängt das vielleicht eben auch damit zusammen, was Sie schon selber erwähnt haben, dass viele Ostdeutsche das Gefühl haben, die Deutungshoheit über die DDR-Geschichte liegt eher im Westen und dadurch gibt man dieses Thema auch ein bisschen ab? Ja, das ist eine der Möglichkeiten, sich freizustellen von Selbstkritik und innerer Einkehr. Man kann dann sagen, die anderen machen etwas mit uns, so wie die Deutschen das tun konnten nach dem Kriege. Die Alliierten wollen das so mit der Entnazifizierung. Das müssen wir jetzt mal machen. Ironischerweise oder fast zynischerweise muss man ja sagen, dass sich offenbar einer der Auslöser auch einer Radikalisierung der außerparlamentarischen Opposition im Westen und auch der 68er-Bewegung, der Tod von Benno Ohnesorg, offenbar auf einen Stasi-Spitzel zurückzuführen ist, auf Kuras, der vor kurzem enttarnt wurde. Glauben Sie eigentlich, wenn Sie diese ganze Diskussion so verfolgen, dass man da auch ein bisschen Geschichte umschreiben muss? Für mich ist weniger wichtig, dass der Herr Kuras IM der Staatssicherheit war. Für mich ist noch interessanter, dass er Kommunist war. Dass er mit meinen Unterdrückern ganz bewusst gemeinsame Sache gemacht hat. Dass er im Gegensatz zu 95-98% seiner Kollegen einem Regime diente, das fast alle freien Menschen verachteten. Diese Tatsache, dass also ein Mitglied einer kommunistischen Kaderpartei einen harmlosen Studenten erschießt, das, denke ich, sollte die Altlinke noch mal reflektieren. Und es war doch für jeden, der damals anfing zu protestieren, klar, das ist das repressive System. Daran kann man den faschistoiden Charakter, wie die sich damals ausgedrückt haben, erkennen. Ja, Pustekuchen. Also daran konnte man bestimmte Charaktere eines Schützen erkennen. Und man konnte sehen, dass bestimmte Ideologien schnell mit dem Finger am Abzug sind. Da hätte ich gerne, dass diejenigen, die damals so extrem links wurden, noch mal ein paar Gedanken drauf verwenden. Es gab ja auch viele Vorwürfe an Ihre Nachfolgerin Marianne Bürtler, die Chefin der Stasi-Unterlagenbehörde, dass das alles so spät erst an die Öffentlichkeit geraten sei, dass da die Behörde hätte vielleicht auch früher schon mal recherchieren können. Was sagen Sie dazu? Hätte man in den letzten Jahren da mehr Energie verwenden müssen, um solche Erkenntnisse vielleicht schon vorher ans Licht zu bringen? Da hätte man noch so viel Energie reinstecken können. Ich kann Sie genauso fragen, warum hat Ihre Redaktion keinen Antrag gestellt, um etwas über Herrn Kuras zu erfahren? Warum hat der Biograf von Benno Ohnesorg diese Frage nicht gestellt? Warum hat Professor Klaus Schröder mit seinen Forschungsmitteln die DDR-Tätigkeit auch aufzuklären, warum hat er den Antrag nicht gestellt? Die Behörde hatte Millionen Anträge zu bearbeiten von Bürgern, die unterdrückt waren. Sie hatte Hunderttausende von Anträgen für Rehabilitierung zu zu bearbeiten oder zur Unterstützung der Strafverfolgung. Also da sind ganz natürliche Grenzen auch. Und niemand wäre doch auf die Idee gekommen, dass ein faschistoider Polizist ein Stasi-Spitzel wäre. Da hätten man doch erstmal sämtliche Kabinette durchforstet, die es gab. Man hätte sämtliche Hochschulen durchforstet und die Menschen, die meinungsbildend tätig waren, vielleicht angeschaut, aber doch nicht irgendeinen hergelaufenen Polizisten. Also man kann doch auch nicht 160 Kilometer Akten durchforsten, ob irgendwas drinsteht. Und dann weiß man noch nicht mal, ob der Archivar, der die Akte anfasst, diesen Namen überhaupt kennt. Also hier ist der Frau Birtler sehr viel Unrecht geschehen bei der öffentlichen Kritik. Und zum Teil kommt sie auch sehr interessengeleitet daher, möchte andere Zugänge zu den Akten organisieren und dergleichen mehr. Hier ist Fairness und Sachkunde anzumahnen. Und dann wird das Urteil schon gelassen ausfallen über die Arbeit der Behörde. Erwarten Sie denn noch mehr solche Fälle wie Kuras? Es ist wenig wahrscheinlich, weil die große Mehrheit der Akten über den Westen gar nicht existiert. Schon bevor die Behörde arbeiten konnte, zur Zeit des Runden Tisches, hat die Westspionage der Staatssicherheit sich eigenständig auflösen dürfen. Von daher gibt es keine Kohl-Akte, keine Genscher-Akte und alle die wichtigen Leute des Westens haben keine Akten. Und was die Behörde von ihnen hat, ist heterogenes Material. Bei Herrn Kohl zum Beispiel Abhörprotokolle irgendwo hergesammelt, aber doch nicht mehr die Akten. Das heißt, ein Großteil der Antragsteller aus dem Westen bekommt eine Negativauskunft, weil die Unterlagen gar nicht da sind. In diesem Fall hat eine Inlandsdiensteinheit, nämlich die Bezirksverwaltung von Berlin, diese Akte geführt. Dadurch ist die dann nicht mit den anderen HVA-Akten vernichtet worden. Das ist ein Zufall. Und von solchen Zufällen kann es noch den einen oder anderen geben. Also nicht jeder Spitzel im Westen kann beruhigt schlafen gehen. Aber ein großer Teil bleibt verloren. Sind denn abschließend all diese Diskussionen, die wir hier gerade geführt haben, eigentlich auch auf diesem Geschichtsforum in Berlin angesprochen worden? Sind Sie zufrieden mit dem Diskussionsniveau, was es da gab? Also die Veranstalter, das war ja eine ganze Reihe und ich habe bürgerschaftliches Engagement vertreten, nämlich den Verein Gegen Vergessen für Demokratie, sind zufrieden. Es gab über 200 Veranstaltungen mit Debatten. Aber was ich so interessant fand, dass es künstlerische Annäherungen gab. Also dass anders als vor 10 Jahren, als es so etwas schon mal gab, verstärkt Künstler ihre Methoden der Vergegenwärtigung dieser Umbruchzeit oder auch der Zeit der Diktatur versucht haben. Und das ist einfach für die Zukunft zu fordern, dass eben nicht nur die politische Pädagogik, sondern dass auch mit künstlerischen Mitteln und mit künstlerischen Ansätzen den Menschen eine Zeit nahegebracht wird, nicht nur über den Kopf, sondern auch über ihr Gefühl, über ihr Herz und das Kopf und Herz und dass wir als Personen besser Abschied nehmen können von diesen Zeiten der Diktatur. Dafür war diese Veranstaltung außerordentlich wichtig. Zum Abschluss des Berliner Geschichtsforums über das Jahr 1989, das war Joachim Gauke, ehemaliger Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen und nun Vorsitzender des Vereins Gegen Vergessen für Demokratie. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Danke, dass Sie bei uns waren.